Aus Anlass des 5. Todestages vom Genossen Kim Jong-il schickte der Präsident der Bundesrepublik Nigeria, Muhammadu Buhari, oberster Befehlshaber der Streitkräfte, einen Blumenkorb an die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude. Der Blumenkorb wurde am 15. Dezember an ihren Bronzestatuen niedergelegt.